Zwei Löwen kämpfen in jedem von uns. Sein Großvater hatte ihm erzählt, dass in jedem Menschen zwei Löwen miteinander um die Macht über den Menschen kämpfen. Der eine Löwe ernähre sich von Wut und Ärger, von Neid und Eifersucht, von Sorgen und Selbstmitleid, von Egoismus und Gier, von Lügen und Missgunst und von Arroganz und Überheblichkeit. Der andere Löwe ernähre sich von Liebe und Güte, von Freude und Mitgefühl, von Frieden und Hoffnung, von Gelassenheit und Großzügigkeit, von Dankbarkeit und Treue und von Vertrauen und Wahrheit. Er wollte von seinem Großvater wissen, welche Löwen die stärkeren seien und gewinnen würden. Und sein Großvater hatte geantwortet, dass immer der Löwe gewinnt, der von seinem Menschen am meisten gefüttert wird.